Nach der Veröffentlichung von gestohlenen Daten in bislang unbekanntem Ausmaß bleiben Widersprüche und viele offene Fragen zurück. Dabei ist zentral, wer hat wann was gewusst und wer hat wann welchem Betroffenen Bescheid gesagt. Einzelne Personen haben wir darüber informiert, wo es bekannt war. Von anderen sind wir eben auch erst später darüber informiert worden, wer wie wo davon bekannt worden ist. Denken Sie daran, dass die große Veröffentlichung gestern erst stattgefunden hat. Also ich kann mir diese Aussage des Präsidenten nicht erklären. Ich habe den am stärksten betroffenen Kolleginnen und Kollegen in meiner Fraktion heute gesprochen und keiner von ihnen ist vom BSI informiert worden vorab. Zu diesen sehr unterschiedlichen Einschätzungen kamen gestern bei Phoenix der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, Arne Schönbohm, und heute Mittag der digitalpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Jens Zimmermann im Deutschlandfunk. Damit kommt die Kritik an der Arbeit des BSI auch aus den Reihen der Koalition. SPD-Digitalpolitiker Zimmermann beklagt weiter, dass die gestohlenen und sehr sensiblen Daten bereits im Dezember über Twitter verbreitet wurden, unbemerkt. Dieser Fall zeigt uns ganz eindeutig, dass wir als erstes mal die Analysefähigkeiten, die Aufklärung verbessern müssen, weil solange sowas einfach mehr oder weniger für jeden zugänglich auf Twitter stehen kann und unsere Behörden es nicht mitbekommen, dann zeigt das, wo da eigentlich die Lücken wirklich sind. Der Datenskandal war am Freitag bekannt geworden. Auch das Bundeskriminalamt und das Kanzleramt hatten nach eigenen Angaben erst in der Nacht zuvor davon erfahren. Viele Abgeordnete hatten es erst durch die Medien mitbekommen. Das BSI steht also unter Druck und meldete sich nun heute Nachmittag mit einer Pressemitteilung. Darin rechtfertigt die Behörde ihr Vorgehen. Es heißt, dass das BSI im Dezember nur von einem Einzelfall ausgegangen sei. Die Behörde habe erst am 3. Januar von der Veröffentlichung in größerem Ausmaß über Twitter erfahren. Außerdem, so heißt es weiter, sei das BSI nur für die Sicherheit der Regierungsnetze zuständig, nicht für Accounts von Privatleuten oder Parteien, die hier vor allem ausgespäht wurden. Das Bundesamt untersteht dem Innenministerium und diese Nähe zwischen Innenministerium und dem BSI ist dem Digitalpolitiker der FDP, Jimmy Schulz, ein Dorn im Auge. Das BSI fördert und entwickelt und propagiert Verschlüsselungstechnologien und das BMI klassischerweise will diese aushöhlen und verspitzelbar machen. Und wenn der eine der Dienstherr des anderen ist, dann entsteht dort ein Interessenkonflikt und den können wir nur auflösen, indem wir das BSI unabhängig vom BMI gestalten, sagte Schulz am Mittag im Gespräch mit dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio. Aus fast allen Fraktionen kommt nun außerdem die Forderung nach politischer Aufklärung. Dabei sollen Sondersitzungen der zuständigen Bundestagsausschüsse für Inneres und für die digitale Agenda helfen. Die Grünen Abgeordneten Britta Hasselmann und Konstantin von Notz, die beide zu den Hauptbetroffenen zählen, haben einen Strafantrag gegen Unbekannt wegen der Veröffentlichung der Daten im Internet gestellt. SPD-Justizministerin Katharina Barley prüft nach einem Bericht der Welt am Sonntag strengere Sicherheitsvorgaben für Softwarehersteller und Betreiber von Internetplattformen. Zum Täter oder zu den Tätern gibt es bislang keine handfeste Spur. An der Aufklärung, die nun anläuft, sind neben dem BSI auch das Bundeskriminalamt, der Verfassungsschutz, der Bundesnachrichtendienst und die Bundespolizei beteiligt. Die Sondersitzung des Innenausschusses ist für den 10. Januar angesetzt.